Erster die ganze Gemeinschaft der Israeliten zog auf Befehl Jahwes von der Wüste Sin weiter und lagerte sich in Raphidim. Dort gab es jedoch kein Wasser für das Volk zum Trinken. Zweiter das Volk stritt mit Mose und forderte, gib uns Wasser zum Trinken. Mose antwortete ihnen, warum streitet ihr mit mir? Warum stellt ihr Jahwe auf die Probe? Dritter das Volk hatte dort großen Durst und beschwerte sich bei Mose. Sie sagten, warum hast du uns aus Ägypten geführt? Willst du uns, unsere Kinder und unser Vieh hier verdursten lassen? Vierter da rief Mose Jahwe um Hilfe an und sagte, was soll ich mit diesen Leuten tun? Sie werden mich bald steinigen. Fünfter Jahwe antwortete Mose, geh vor dem Volk her und nimm einige der Ältesten Israels mit. Nimm auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, in die Hand und geh. Sechster Jahwe sagte, ich werde dort vor deinen Augen auf einem Felsen am Horeb stehen. Dann schlage auf den Felsen, damit Wasser herausfließt und die Leute trinken können. Mose tat dies vor den Ältesten Israels. Siebter Mose nannte den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten gestritten und Jahwe auf die Probe gestellt hatten. Sie fragten, ist Jahwe bei uns oder nicht? Achter danach kamen die Amalekiter, um die Israeliten in Raphidim anzugreifen. Neunter Mose befahl Josua, wähle Männer für uns aus und zieh morgen los, um gegen die Amalekiter zu kämpfen. Ich werde aber mit dem Stab Gottes in der Hand auf dem Gipfel des Hügels stehen. Zehnter Josua tat, was Mose ihm befohlen hatte, und zog aus, um gegen die Amalekiter zu kämpfen. Mose, Aaron und Hur stiegen jedoch auf den Gipfel des Hügels. Elfter wenn Mose seine Arme erhob, gewannen die Israeliten. Wenn er aber seine Arme sinken ließ, gewannen die Amalekiter. Zwölfter als Moses Arme müde wurden, nahmen sie einen Stein und legten ihn unter ihn, damit er sich darauf setzen konnte. Aaron und Hur stützten seine Arme, einer auf jeder Seite, so dass seine Arme bis zum Sonnenuntergang oben blieben. Dreizehnter so besiegte Josua die Amalekiter und ihr Heer vollständig. Vierzehnter danach befahl Jahwe Mose, schreibe dies zur Erinnerung in ein Buch und sage es Josua deutlich, ich werde die Amalekiter vollständig von der Erde verschwinden lassen. Fünfzehnter Mose baute dort einen Altar und nannte ihn, Jahwe ist mein Banner. Sechzehnter denn er sagte, Hand an das Banner Jahwes.